Упражнение 24, страница 161. Der Geburtstag. Walter hat einen Bruder. Er heißt Rudolf. Rudolf wohnt in Grünau. Er ist 40 Jahre alt. Am Sonntag feiert Rudolf seinen Geburtstag. Walter will ihm ein Buch schenken. Das ist das Werk von Goethe, Egmont. Das Buch muss ihm gefallen, denn die Werke von Goethe liest Rudolf sehr gern. Das weiß Walter. Am Sonntag verlässt Walter das Haus um 10 Uhr morgens. Er fährt nach Grünau mit der S-Bahn. Die Fahrt dauert etwa 30 Minuten. Um 10:30 ist er schon an Ort und Stelle. Er gratuliert seinem Bruder zum Geburtstag und schenkt ihm das Buch. »Vielen Dank, Walter. Dieses Buch interessiert mich sehr«, sagt Rudolf. Alle Gäste sind schon da. Das sind Rudolfs Schwiegervater und Schwiegermutter, sein Schwager, die Schwester Monika, die Nichte Marie und zwei Neffen. Rudolfs Frau Gabi bittet die Gäste zu Tisch. Alle gratulieren Rudolf noch einmal und wünschen ihm viel Glück. Die Gäste trinken auf sein Wohl. Rudolf und Gabi sind sehr gastfreundlich. Die Verwandten besuchen sie gern. Rudolf arbeitet im Ministerium für Außenhandel. Er macht oft Reisen und erzählt immer viel Interessantes über seine Reisen. Heute erzählt er über Polen. Dann spielt Marie Klavier und alle Gäste singen und tanzen. Die Zeit verläuft sehr schnell. Leider kann Walter bei seinem Bruder nicht lange bleiben. Er muss nach Hause fahren, denn morgen hat er viel zu tun. Er dankt seinem Bruder und seiner Schwägerin, nimmt ein Taxi und fährt nach Berlin.